Good morning, my amazing and wonderful friends. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. Let's continue to talk about this incredible parable of root and fruit. Lasst uns weiter über dieses unglaubliche Gleichnis von Wurzeln und Früchten reden. God says in Isaiah chapter 37, 31. Schaut mal, was Gott in Jesaja 37, 31 Remnant sagt. Who have escaped of the house of Judah shall again take root downwards and bear fruit upwards. Und was vom Haus Juda entkommen, was übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und der Frucht tragen nach oben. He's making a direct relation to the root that goes down and the fruit that is born up. Also Gott schafft eine direkte Beziehung von der Wurzel, die hinuntergeht und die Frucht, die nach oben entsteht. What has religion done? Und was hat die Religion gemacht? Religion has made us focus only on the fruit. Religion hat unseren Fokus nur auf die Frucht gelenkt. Fruit is not pretty, we just paint it to make it look pretty. Und wenn die Frucht nicht schön ist, dann färben wir sie einfach ein, damit sie schöner aussieht. So there are a lot of people all over the world in the religious world. Es gibt auf der ganzen religiösen Welt viele Menschen. The life is full of rotten fruit that looks very pretty painted. Deren Leben voller verdorbener Früchte ist, die aber schön aussehen, weil sie eingefärbt sind. I give you a simple example that you can relate to. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben, dass ihr es besser versteht. Go to the church meeting on Sunday morning. Wir gehen am Sonntagmorgen zum Gemeindetreffen. We all look beautifully styled, smile at each other and we all look happy. Wir sind alle hübsch gestylt, lächeln uns gegenseitig an und schauen glücklich aus. And somebody says, "How are you?" We said, "Fine." Und wenn jemand fragt, wie geht es dir, kommt als Antwort gut. Beautiful makeup on the rotten fruit. Also legen wir das schöne Make-up auf die verdorbene Frucht. Half an hour ago at home in our stress to try to get to the meeting, we were arguing with the wife, fighting with the kids. Aber eine halbe Stunde früher, als wir zu Hause gestresst waren, weil wir versuchten rechtzeitig zum Treffen zu kommen, schimpften wir mit dem Ehepaar und kämpften mit den Kindern. Also was machen wir? Prettier. Wir ignorieren die Wurzeln und färben die Frucht schön ein. Aber das ist Religion. We're trained like this. Wir sind so trainiert. We've been trained to live a double life. Wir haben gelernt, ein Doppelleben zu führen. That's so awful. Das ist so schlimm. God does not want makeup. Denn Gott will kein Make-up. He doesn't want a fruit that's rotten to be painted more pretty. Er möchte nicht, dass eine verdorbene Frucht schön eingefärbt wird. But isn't that incredible? That's how we've learned to live. Aber ist es nicht unglaublich, dass wir so gelernt haben zu leben? Sure, that your fruit looks pretty. It doesn't matter if it's rotten. Wir stellen sicher, dass unsere Frucht gut aussieht und es macht nichts, wenn sie verdorben ist. We arrived in Brazil about 7 years ago. Als wir circa vor 7 Jahren in Brasilien angekommen sind. Soon after that, there was the 50th birthday of a kind of influential person. War gleich einmal danach der 50. Geburtstag einer sehr einflussreichen Person. So, 150 famous people were invited. Es waren ungefähr 150 berühmte Leute eingeladen. Not famous before God, but famous before people. Also nicht berühmt vor Gott, aber berühmt von den Menschen. Because before God, everybody's important. Denn vor Gott ist ja jeder wichtig. So, I had a phone call from a pastor, or from a woman. Und so bekam ich einen Anruf von der Pastorin. They said, "We're picking Debbie up at this and this time in the afternoon." Sie sagten, wir holen deine Frau Debbie um diese und diese Zeit am Nachmittag ab. Und sie braucht so und so viel Geld. And about 4 hours. Und etwa 4 Stunden. Because she can't just go to that special party. Weil sie kann nicht einfach so auf diese spezielle Party. Actually, kommen. Has to wear a very festive nightgown. Sondern sie muss eine sehr festliche Abendgarderobe tragen. To a makeup artist, ja, professional. Und sie muss zu einem professionellen Makeup Artist gehen. Also holten sie sie ab. So they worked on her hair and her face, her makeup for a while. Nachdem sie sich um ihr Haar, ihr Gesicht und das Make-up gekümmert haben, waren sie fertig. This friend, this pastor lady, she said, "My God, you look amazing." Und diese Freundin, die Pastorin, sagte, "Oh mein Gott, du schaust einfach wunderbar aus." Do you think Reinhard will like it? Glaubst du, Reinhard wird es gefallen? He said, "He's gonna hate it." Und Debbie sagte, "Nein, er wird es hassen." And this lady was shocked. Und die Frau war schockiert. Anyhow, Debbie walks in the house. Und dann kommt Debbie nach Hause. I said, "Hey, sweetheart." Und ich sagte, "Hallo, Liebling." And that's all I said. Und das war alles, was ich sagte. She said, "I knew you would not like it." Sie sagte, "Ich wusste, dass es dir nicht gefallen wird." I said, "I didn't say anything." Und ich sagte, ich habe überhaupt nichts gesagt. I know. If you would like it, you would have said something. Und sie sagte, ich weiß, aber wenn es dir gefallen hätte, dann hättest du etwas gesagt. Here's what happened. Und dann ist Folgendes passiert. I went to the big party in the evening. Wir gingen zu dieser großen Party am Abend. The table they put me on was exactly the table with also that Pastora and her husband. That took Debbie to the artist. Und der Tisch, der uns zugewiesen wurde, war auch der Tisch dieser Pastorin und ihrem Gatte, die Debbie zu diesem Make-up-Artist gebracht hatten. She said, "Hey, don't you think Debbie looks amazing?" Und sie sagte, "Hey, findest du nicht, dass Debbie wunderbar aussieht?" Und ich sagte, nein, sie sieht schrecklich aus. This woman went into shock. Und diese Frau verfiel in einen Schockzustand. You can never say this to a woman. Und sie sagte, aber das kannst du nie einer Frau sagen. I said, listen, you asked me a question. Und ich sagte, hör zu, du hast mir eine Frage gestellt. And I gave you a very honest answer. Und ich gebe dir eine ganz ehrliche Antwort. You're a pastor. Du bist eine Pastorin. And you've just told me that I have to lie to make my wife feel good. Und du hast mir eben gesagt, dass ich lügen muss, damit sich meine Frau gut fühlt. That's what you just did. Das hast du gerade getan. Sie war schockiert. I said, but at least make a compliment, say that you like it. Und ich sagte, mach jetzt zumindest ein Kompliment und sage, dass es dir gefällt. I said, no. Und ich sagte, nein. Because here is why. Und aus folgendem Grund. My wife is so beautiful. Meine Frau ist so wunderschön. By covering up her beauty with so much makeup, you made her actually ugly instead of beautiful. Und durch das Auflegen von so viel Make-up habt ihr sie schließlich hässlich aussehen lassen statt wunderschön. Now look, you put on whatever makeup you want on your face. Aber schau, du kannst jedes Make-up auf dein Gesicht auftragen, was tell you du a willst. Spiritual truth. Aber ich werde dir jetzt eine geistliche Wahrheit verraten. God hates Make-up. Gott hasst Make-up. Not Make-up on your face. Nicht Make-up auf deinem Gesicht. On top of the wrong fruit in your life. Aber Make-up auf der falschen Frucht deines Lebens. You know, isn't it wonderful that the Bible says? Ist es nicht wunderbar, dass die Bibel whoever sagt? Is in Christ is a brand new creation. Wer in Christus ist, ist eine komplett neue Schöpfung. You see, when we came into Christ, God didn't put makeup on us to make us look better and nothing changed on the inside. Als wir in Christus gekommen sind, hat Gott uns kein Make-up aufgelegt, um uns besser aussehen zu lassen und innen drin hat sich nichts verändert. What happened in the Christian life? Was ist im Leben eines Christen passiert? Radically changed the inside, now we don't need makeup anymore. Gott hat das Innere radikal verändert und jetzt brauchen wir keine Make-up mehr. It's going to the root of the issue so that the fruit will grow naturally and without stress and effort. Gott geht an die Wurzel des Problems und die Frucht kann natürlich und stressfrei aufwachsen. If you have the right root and in the right place, the fruit will be naturally beautiful. Wenn du die richtige Wurzel am richtigen Ort hast, dann wird die Frucht natürlich schön sein. Wir machen morgen weiter.